إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter inshallah ta'ala und sind jetzt bei den Nawaqid al-Islam von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah angekommen. Und jeder von uns kennt Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, oder? Alhamdulillah, deswegen brauchen wir ihn nicht nochmal vorzustellen. Wir werden heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema reden. Wir hatten erklärt, was die erste Pflicht eines Muslims ist. Wer kann mir sagen nochmal, was die erste Pflicht eines Muslims ist? Nein. Was bringt das mit sich? Dass du Wissen hast, wer das ist, so erstehst. Was ist gemeint mit dem Wissen? Der Kufr in den Tagut und der Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Einer kann kein Muslim sein, der nicht den Kufr in den Tagut macht und dann den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala verinnerlicht. Die Gelehrten haben gesagt, dass wenn jemand den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala verinnerlicht, aber den Kufr in den Tagut nicht ausgeführt hat, dass sein Islam keine Gültigkeit hat. Das ist erstmal sehr, sehr wichtig zu wissen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wer den Tagut verleugnet und dann den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala verinnerlicht, hat sich an die festeste Handhabe gehalten, nämlich La ilaha illallah. Allah azza wa jal erwähnt den Kufr in den Tagut vor den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Kann mir jemand sagen, warum Allah den Kufr in den Tagut zuerst erwähnt hat und dann den Iman an ihn? Nein. Sie haben ja gesagt, Sie hatten, erstens, sie hatten mehrere Götter. Weil der Tagut ist Najis, es ist der Schirk. Und das muss erstmal gereinigt werden vom Herz. Das musst du entfernen. Und dann hat der Iman an Allah subhanahu wa ta'ala erst eine Gültigkeit und eine Wirkung in deinem Herzen. Davor nicht. Und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Und leider, leider, die meisten, die sich den Islam zuschreiben, wissen das nicht. Und die meisten heutzutage sind in die Ibadah zu dem Tagut verfallen, anstatt dass sie Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Du musst den Tagut kennen, damit du den Tagut, damit du den richtigen Kufr in den Tagut machst. Und wir haben gesagt, wie macht man den Kufr in den Tagut? Das ist eine kleine Wiederholung. Wie macht man den Kufr in den Tagut? Weiß das jemand von euch? Man leugnet ihn, man hasst ihn, man entfernt sich von ihm, man zeigt mal. Noch was? Ja, man sagt sich los von dem Tagut. Nein, erstens, man ist überzeugt davon, dass er ein Kafir ist. Dass die Ibadah zu ihm batil ist. Dass nur Allah einzig und alleine das Recht hat, angebetet zu werden. Zweitens, man erklärt ihm zum Kafir. Du musst glauben, dass derjenige, der, sagen wir, der zu sich zur Anbetung ruft, dass er ein Kafir ist. Und genauso, nicht nur er, auch diejenigen, die ihn anbeten. Auch diejenigen, die ihn anbeten. Dann, man darf keine Freundschaft mit ihm schließen. Man muss ihn anfeinden und hassen. Und muss sich von ihm lossagen. Du kannst nicht sagen, ich bin Muslim und gleichzeitig liebst du den Schirk. Oder sagst, die Buddha-Anbeter sind auf dem geraden Weg. Ja? Oder die Christen und die Juden sind gläubig. Das geht nicht. Du musst den Schirk ablehnen und Ahlus Schirk ablehnen. Kann mir jemand von euch erklären, wie wir Al-Islam definiert haben? Möchtest du? Möchtest du hören? Okay, du? Das ist die Unterwerfung. Ja. Einzig und weiter? Mach weiter, Achi. Jalla. Tayyib, wir gehen auf das, inshallah ta'ala, gleich ein. Tayyib, das sind sehr, sehr wichtige Sachen, die man wissen muss. Du musst erstmal verstehen, was bedeutet die Kalima. Also, la ilaha illallah. Ihr müsst wissen, dass la ilaha illallah bedeutet, la ma'bud bihaqqin illallah. Keiner hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah alleine. Warum sagen wir, la ma'bud bihaqqin? Keiner hat das Recht, keiner hat das Recht, angebetet zu werden, mit Wahrheit, mit Recht, yani, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil es gibt andere Götter, die falsche Götter sind und die angebetet werden. Richtig oder nicht? Isa wird angebetet. Richtig oder nicht? Isa ist kein Gott, er ist ein Gesandter Allahs. Er ist kein Tagut. Weil wir gesagt haben, der Tagut ist wer? Nein. Und er ist damit zufrieden. Genau. Jazakallahu khairan. Ein Tagut ist wer? Der zur Anbetung zu sich ruft und er ist damit zufrieden. Deswegen ist Isa kein Tagut. Erstens, Isa hat nicht zur Anbetung zu ihm gerufen und zweitens, er ist nicht zufrieden, dass er angebetet wird. Verstehst du, Achi? Tayyib. Wir sagen, La ilaha illallah heißt, keiner hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Weil es wird ohne Recht jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala angebetet. Und alles, was angebetet wird, nennt man Ilah. Im Deutschen Gott. Gott wird genauso definiert im Arabischen wie im Deutschen. Wenn du nachschaust, steht unter Gott denjenigen, den man anbetet. Und im Arabischen genauso. Derjenige, der angebetet wird oder derjenige, der heftig geliebt wird. Deswegen, alles, was man eine Ibadah zuschreibt, ist ein Ilah für diese Person, die diese Sache oder denjenigen anbetet. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَى. Hast du nicht gesehen, dass derjenige seine Neigung, seine Gelüste zu seinem Gott genommen hat, seinen Ilah? Allah nennt seine Gelüste zu seinem Ilah. Warum? Weil er macht alles, was seine Gelüste ihm vorschreiben. Er unterwirft sich im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm Ilah genannt. Wir gehen rein in das Thema An-Nawaqid al-Islam. Wir haben gesagt, La ilaha illallah hat Bedingungen, dass es Gültigkeit hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso, La ilaha illallah kann durch eine Tat oder eine Aussage oder ein Glauben zerstört werden. Deine Aufgabe ist es in der Dunya, den Islam zu praktizieren und zu versuchen, den Islam zu behalten, bis du Allah triffst. Und in unserer Zeit gibt es so viele irre Wege, die zum Kufr führen. Und keiner kann dich rechtleiten und befestigen auf den Islam, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah, befestige mein Herz. Du bist derjenige, der die Herzen wendet, wie er möchte. Befestige mein Herz auf deiner Religion. Und im Koran steht, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O unser Herr, im Surat Ali Imran, lass unsere Herzen nicht mehr abschweifen, nachdem du uns recht geleitet hast, und schenk uns von dir aus Barmherzigkeit. Das heißt, das Herz des Muslims kann heute gerade sein auf dem Islam und morgen kann es schief sein. Er ist raus, wa'iyadu billah. Das hat natürlich Gründe. Und Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, hat gesagt, wenn jemand sich in Bezug auf seine Religion, auf sich selbst vertraut, anstatt auf Allah, Allah wird ihm lassen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bat Allah, dass er ihm nicht mal einen Augenzwinker in seinen Angelegenheiten sozusagen lässt. Ja? Naam. Das heißt, die Angelegenheit ist viel schwerer, als wir denken. Niemand darf sich sicher sein, dass er auf dem Islam stirbt. Niemand kann sich sicher sein, sagen wir so, dass er auf den Islam stirbt. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith in Muslim von Abu Huraira überliefert, in einem langen Hadith, er sagte, es wird eine Zeit kommen, da wird der Mu'min am Tag sein, und in der Nacht wird er schlafen als Kafir. Und der Kafir wird aufstehen als Mu'min. Und er schlief als Kafir. Und genauso andersrum. Und er sagt, alayhi salatu wassalam, der Muslim verkauft seine Religion wegen einem Teil der Dunya. Deswegen, Brüder, wir müssen aufpassen. Und wie gesagt, die Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich ihnen erbarmen und uns, haben über diese Themen detailliert gesprochen und haben auch Bücher verfasst. Haben Bücher verfasst über die Themen oder die Dinge, wenn sie ein Muslim begeht, er dadurch den Islam verlässt. Deswegen muss der Muslim sie kennen. Genauso wie er den Tauhid kennt und kennenlernen muss und lernen muss und verinnerlichen muss und praktizieren muss, muss er auch wissen, was diesen Tauhid zerstört. Das ist sehr wichtig. Und wir haben gesagt, die Fundamente der Abtrünnigkeit sind drei. Wir haben gesagt, der I'tiqad, entweder der Glaube, die Aussage oder die Tat. Beginnen wir mit Allah subhanahu wa ta'alas Erlaubnis zu erklären. Und ich muss ein paar Sachen, inshallah ta'ala, als Einführung erwähnen. An-Nawaqid al-Islam, die Sachen, die den Islam ungültig machen. An-Nawaqid ist Plural von Naqid. Und genauso wie es Nawaqid al-Wudu gibt, die Sachen, die den Wudu ungültig machen, haben wir gesagt, gibt es auch Sachen, die den Islam ungültig machen. Ich habe eine Frage an euch. Wenn jemand Wudu macht, auf die beste Art und Weise, genauso wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er macht das mit Ikhlas, mit wenig Wasser und er macht alle Dinge, die man machen muss im Wudu, auf die beste Art und Weise. Tayyib, dann kommt ein Urintropfen von ihm raus. Was ist der Hukum, was ist das Urteil von seinem Wudu? Und er sagt ja, aber ich habe auf die beste Art und Weise Wudu gemacht. Genau, dadurch wurde sein Wudu ungültig. Und genauso der Tauhid, er ist rein. Wenn der Schirk kommt, wird er ungültig. Das ist in Bezug auf den großen Schirk. Barakallahu fikum. Der Islam, was bedeutet Al-Islam? Al-Islam ist, wie die Gelehrten sagen, huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min al-shirk wa ahli. Das sagte Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Der Islam ist, dass man sich Allah Azza wa Jal unterwirft mit Tauhid. Mit Al-Tauhid. Yani nicht mit dem Schirk. Weil Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert keine Ibadah von keinen, außer mit drei Bedingungen. Erstens, er muss Muslim sein. Das schließt aus, dass er Mushrik ist und Kafir. Denn Allah nimmt keine Tat von einem Kafir und noch von einem Mushrik an. Zweitens, er muss aufrichtig sein. Er darf keine Sache begehen, die diese Sache ungültig macht, indem er die Taten für andere außer Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet. Al-Ikhlas. Das Gegenteil von Al-Ikhlas ist Al-Shirk. Und dritte Bedingung ist, barakallahu fikum, dass er die Tat genauso verrichtet, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es verrichtet hat. Weder macht er zu wenig, noch zu viel. Ich meine im Sinne, yani, er erneuert. Zum Beispiel, er kommt, er betet Dhuhr, drei Raka'a. Tayyib. Wird seine Ibadah angenommen? Wird nicht angenommen. Warum? Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam so nicht gebetet hat. Und jede Tat, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht so verrichtet hat, sie ist abzulehnen. Das sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam von Hadith von Aisha radiallahu anhu, Bukhari und Muslim, sagt, jeder, der etwas macht, was wir nicht befohlen haben, so ist es abzulehnen. Okay? Ist deutlich. At-Tawhid, was ist At-Tawhid? At-Tawhid kommt in der Sprache von etwas eins zu machen. Und At-Tawhid, haben wir erklärt, bedeutet fachlich gesehen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala in den Sachen, die für Allah subhanahu wa ta'ala speziell sind, nur ihn subhanahu wa ta'ala zuschreibt. In anderen Worten, dass du Allah azza wa jal einzig und alleine machst in Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya und in Tawhid in Bezug auf seine Namen und Eigenschaften. Tayyib, in Tawhid al-Rububiyya, du sagst, Allah azza wa jal ist der Versorger. der Erschaffer, der Lenker aller Angelegenheiten. Okay, du machst Allah Azza wa Jal oder schreibst Allah Subhanahu wa Ta'ala einzig und alleine seine Taten zu. Wenn ich dich frage, wer versorgt die ganzen Menschen, dann sagst du Allah. Wenn ich dir sage, wer lässt die Sonne aufgehen und die Sonne untergehen, dann wirst du mir sagen Allah. Sah oder nicht? So, wenn jemand kommt und sagt, mein Sheikh bringt den Mond am Abend und die Sonne am Tag. Was hat er hier begangen? Er hat Schirk in welcher Kategorie? In der Rububiyya. Er hat Allah Azza wa Jal was beigesetzt in Bezug auf dessen. Es gibt welche, habe ich gelesen, so irregeleitete Sekten, die behaupten, dass sie die Winde bringen. Wer sowas glaubt, ist ein Mushrik. Ein Mushrik an allererster Stelle in Bezug auf das Tawhid al-Rububiyya. An allererster Stelle. Deutlich? Weil wir darüber gesprochen haben. At-Tawhid al-Uluhiyya oder At-Tawhid al-Ibada. Oder auch sagt man At-Tawhid al-Amali. Ja, es gibt so verschiedene Namen. Das ist der Tawhid in Bezug auf deine Taten. Wenn du betest, wenn du fastest, wenn du spendest, egal welche Ibada du machst, du musst sie direkt an Allah Azza wa Jal verrichten. Okay? Du darfst nicht eine Ibada einem anderen außer Allah Subhanahu wa Ta'ala widmen. Wenn du das machst, was hast du begangen? Na'am. Schirk in der Uluhiyya. Und sein Hukum ist? Kafir, Mushrik. Ja? Zum Beispiel, jemand schlachtet für Ahmed, den Toten. Oder er geht und sagt, ja, Fulan, ja, Abdul, so und so, gib mir Kinder. Ja, er ist Mushrik. Oder er geht zu seinem Grab und macht Sujud. Was ist sein Hukum? Es ist Mushrik. Auch wenn er unwissend ist, gibt es keine Entschuldigung. Wenn er es wissend oder unwissend macht, ist Mushrik. Tayyib, in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs, dass du zum Beispiel sagst, meine Hand oder die Hand vom Sheikh so und so ist genauso wie die Hand von Allah. Versteht ihr, was ich meine? Muhim, gehen wir weiter, inshallah ta'ala. At-Tawhid haben wir erklärt. Und wir müssen noch eine Sache wissen. Der Islam kam, um fünf Sachen zu schützen. Die fünf notwendigen Sachen. Das erste ist der Schutz des Din. Der Schutz des Din. Zweitens, der Schutz in Bezug auf die Seele der Person oder in Bezug auf den Menschen selbst. Ja? Und die dritte ist der Schutz des Verstandes. Und die vierte ist, wer weiß das von euch? Na, du warst zuerst. Aywa, mashallah. Das Bewahren des Vermögens und das fünfte, denkt nach. Aywa, na'am. Und, yani, die Ehre und die Nachkommenschaft sozusagen. Diese fünf Sachen schützt der Dien. Muhim, das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Barakallahu fikum. Ich will nochmal kurz auf die Fundamente der Ridda eingehen. Ich habe gesagt, das sind drei Sachen, sah? Welche sind sie? Na? Nein, nein, die Abtrünnigkeit. Die Fundamente der Abtrünnigkeit sind der Glaube. Ach so, Wort und Tat. Ja, und? Und Aussage. Na. Der Sheikh sagt auch hier, und Zweifel. Und Zweifel. Das hat aber etwas mit dem Herzen zu tun. Wie gesagt, nochmal kurz, was ist der Iman bei Ahl-Sunnah wal-Jama'ah? Wer kann mir den Iman bei Ahl-Sunnah wal-Jama'ah definieren? Na'am, Achi. Du weißt, ich will nicht von dir. Ich will von dir. Kaul, Amen. Ja. Ja. Und ich will den Rest von dir hören. Er hat gesagt, der Iman ist Aussage, Glaube und Tat. Und? Nein, nein. Gibt es noch zwei Sachen, die ich möchte? Isa. Was gehört noch zum Iman? Wir sagen doch, wenn die Iman steigt, sinkt. Ja, jo, steigt durch was? Durch gute Taten, durch schlechte Taten, sinkt. Naam, jazakallahu khairan. Also er steigt durch die Gehorsamkeit Allahs gegenüber, gute Taten, und sinkt durch die Ungehorsamkeit Allahs subhanahu wa ta'ala gegenüber. Okay, Ikhwan, deutlich für euch. Ja? Genauso wie wir sagen, der Iman besteht aus Aussage, Tat und I'tiqad, Glauben, sagen wir, so kann der Muslim genauso aus Aussage und Tat und I'tiqad aus dem Islam austreten. Wie kann ein Muslim durch ein Glauben aus dem Islam austreten? Na, zum Beispiel sagt, ich glaube nicht, dass Juden und Christen Kuffar sind. Zum Beispiel, wenn er sagt, ich glaube nicht, dass Juden und Christen Kuffar sind. Also er sagt das nicht, aber er glaubt das. Reicht das, dass er abtrünnig geworden ist? Na. Tayyib, was ist eine Aussage der Abtrünnigkeit? Na. Eine Kuffer aus der Kuffar. Zum Beispiel, jemand beleidigt Allah. Jemand beleidigt Allah und sagt dann, ich habe nur Spaß gemacht. Wird ihn seine Witze vor dem Kufr, vor der Ridda schützen? Nein. Und dann die dritte Sache, wie wird jemand Kafir durch eine Tat? Zum Beispiel, was macht er? Bittet eine Götze, macht Dua zu Buddha. Tayyib, macht Sujud zu Maryam. Okay? Fangen wir an mit den ersten Nawaqid von Nawaqid al-Islam. Das erste ist, der Sheikh sagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich ihm erbarmen. Er sagt, das erste ist, dass man Schirk in Bezug auf die Ibadah gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala begeht. Tayyib. Er sagt, und die Beweise dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah wird es wahrlich nicht verzeihen, dass man ihm etwas beigesellt, doch verzeiht er das, was darunter ist. Sehr wichtig, Allah sagt, Allah verzeiht es nicht. Wahrlich, Allah verzeiht nicht, dass man ihm was beigesellt. Und ich erwähne immer, Allah sagt nicht hier, Allah verzeiht nur nicht den Wissenden oder den Unwissenden, sondern nur den Wissenden. Allah sagt hier allgemein, jeder, der den Schirk begeht und den großen Schirk, Allah wird ihm nicht verzeihen. Und einige Gelehrte haben gesagt, auch den Kleinen nicht. Aber der Kleine ist halt ebenfalls, wenn jemand das macht, dann wird er nicht ewig in der Hölle sein. Bevor wir über die Arten von Schirk gehen, will ich kurz über die Urteile des Schirks reden. Was sind die Urteile des Schirks? Erstmal müsst ihr wissen, dass es zwei Arten von Schirk gibt. Den großen Schirk und den kleinen Schirk. Und die Urteile sind erstens bei dem großen Schirk. Wer den großen Schirk begeht, er ist raus vom Islam. Zweitens, alle seine Taten sind ungültig geworden. Drittens, wenn er so stirbt, wird er ewig in der Hölle sein. Viertens, es ist die gewaltigste und größte Sünde, die es gibt. Und Ungerechtigkeit gegenüber Allah. Fünftens, die Muslime sind nicht verpflichtet, ihm oder der Khalif ihn zu schützen, sein Vermögen und sein Blut. Er hat nicht mehr das Recht, was jeder Muslim hat. Naam. Kannst du ein bisschen langsamer? Noch langsamer? Ich kann noch mal schreiben. Ja, okay. Tayyib. Erstens, er ist Mushrik. Egal, ob er es wissend oder unwissend gemacht hat. Zweitens, alle seine Taten sind ungültig. Drittens, was habe ich gesagt? Zu drittens, er ist ewig in der Hölle, wenn er so stirbt und nicht bereut und zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Viertens, es ist die größte und gewaltigste Ungerechtigkeit und Sünde gegenüber Allah. Fünftens, weder er noch sein Vermögen und sein Blut wird von den Muslimen geschützt. Er hat nicht mehr die Rechte, die ein Muslim hat. Der Khalif ist nicht verantwortlich für ihn wie für die Muslime. Tayyib. Sechstens, wenn er Muschrik wird, wird er geschieden von seiner Frau. Warum? Weil Allah verbietet, dass ein Muschrik oder Kafir mit einer Muslima verheiratet ist. Ohne Ikhtilaf. Außer natürlich, er bereut und kehrt zurück. Ja? Aber das sind, wie gesagt, Urteile, die nochmal einem Gelehrten, einem Alim, einen Richter zugebracht werden. In manchen Fällen, du brauchst auf jeden Fall einen Richter. Der siebte Punkt, ist, wenn er so stirbt, er wird nicht gewaschen wie ein Muslim. Er wird nicht beerdigt wie ein Muslim. Man sagt nicht Rahimahullah, sondern sagt La'anahullah. Was für ein Unterschied, oder? Sogar er wird nicht im Friedhof der Muslime beerdigt. Von den Urteilen gibt es auch, dass er nicht erbt und nicht vererbt. Also, er darf nicht erben von einem Muslim, egal ob seine Ehefrau war oder seine Kinder, und genauso vererbt er nicht die Muslime sind. Ja? Du kannst jetzt nicht sagen, mein Vater ist Kafir, er ist Muschrik gestorben, er hat jetzt 250.000 Euro, ich mache mir ein schönes Leben, ich mache Bara. Darfst du nicht. Du darfst es nicht annehmen. Außer er sagt, schau mal Sohn, ich will deinen Islam nicht annehmen, aber wenn ich sterbe, ich schenke dir diese 250.000 Euro, kriegst mein Mercedes und mein Haus. Darfst du dann annehmen? Ja. Ja, darfst du annehmen. Aber wenn er sagt Erbe, dann darfst du nicht annehmen. Ja, das sind einige Urteile, die sehr, sehr wichtig sind zu wissen. Diese Urteile gelten auch bei dem großen Kufr, bei der großen Heuchlerei, beim großen Nifaq, beim großen Fisk. Der kleine Schirk, seine Urteile sind, erstens, beim kleinen Schirk ist, dass er Muslim bleibt. Zweitens, er hat eine große Sünde begangen. Nicht jetzt, weil klein steht oder ihr klein hört, bedeutet auch, dass es eine kleine Sünde ist. Nein. Drittens, seine Taten sind nicht alle hinfällig, außer die Tat, die er begangen hat. Okay? Viertens, sein Blut, sein Vermögen und sein Selbst wird trotzdem geschützt von den Muslimen. Er hat das Recht der Muslime. Okay? Tayyib. Er wird geerbt und erbt und ist nicht von seiner Frau geschieden und so weiter. Das Gegenteil hat von dem anderen Urteil. Hast du ein Beispiel, was ein kleiner Schirk hat? Ja, zum Beispiel ein Schirk. Was ist der kleine Schirk? Zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, أخوف ما أخاف عليكم. Das meiste, was ich um euch Angst habe, ist der kleine Schirk. Und das ist Ar-Riya, die Augendienerei. Die Augendienerei hat mehrere Situationen. Beispiel. Erster Fall, der Mensch, der Muslim, beginnt seine Tat von Anfang an für die Menschen ihres Willen. Zum Beispiel, er kommt in die Moschee und er sieht, die Leute schauen ihn an und er betet schön, wegen die Leute, weil sie ihm anschauen. Seine Tat ist ungültig. Zweiter Fall, er beginnt seine Tat mit Ikhlas und vermischt dann mit Augendienerei. Bestimmt, er hat 100 Euro, davon gibt er 50 Euro mit Ikhlas und die anderen 50 Euro mit Nicht-Ikhlas. Die ersten 50 Euro, Allah akzeptiert, inshallah, die zweite 50 Euro, Allah akzeptiert nicht. Dritter Fall, er beginnt seine Tat mit Ikhlas und dann kommt was. Du bist nicht aufrichtig, du machst es nur, weil die Menschen dich sehen wollen. Er sagt, er soll Zuflucht suchen, seine Tat nicht beenden. Und diese Einflüsse haben bei ihm mit Allahs Erlaubnis gar keinen Einfluss. Einer der Gelehrten wurde gefragt, wenn ich diese Waswas bekomme, dass ich nicht aufrichtig bin, wie soll ich handeln? Dann sagte er, du sollst diese Waswas nicht beachten und sagen, ich mache diese Tat für Allah. Wenn man dich fragen würde, betest du für einen anderen außer Allah, dann würdest du sagen, A'udzubillah. Deswegen beachte das nicht. Auch wenn du unehrlich warst, dann versuche deine Niyya zu erneuern und ehrlich zu sein. Zwing dir den Ikhlas auf, weil der Ikhlas ist eine Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das müssen wir uns merken. Ist deutlich, diese drei Fälle? Genauso gibt es nicht nur, dass man dich sieht, auch von dir hört und dass du berühmt wirst. Tayyib. Der Sheikh sagt, er sagt, der erste Naqid ist, dass man Allah azza wa jal etwas beigesellt in der Ibadah. Die Ibadah, yani Ibadah ist allgemein. Wenn ich dir sage Ibadah, verstehst du darunter vieles, Verschiedenes. Du wirst nicht verstehen oder nur verstehen, dass es das Gebet ist, sah oder nicht. Wir befinden uns auch gerade in einer Ibadah, dass wir nach Wissen streben. Na'am. Gehorsamkeit ist auch eine Ibadah. Wer kennt noch welche Ibadat? Fast. Zikr. Spenden und so weiter. Schreibt euch diese Regel auf, die ich immer wieder erwähne. Die ist vielen von euch klar, aber ich erwähne sie nochmal. Jede Ibadah, die an jemanden anderen außer Allah verrichtet wird, ist unter dem Urteil des großen Schirks. Ja, wenn du, wie gesagt, betest für einen anderen, schlachtest für einen anderen, dann bist du raus von Islam. Taib, der Sheikh sagt, der große Schirk ist der Schirk, den Allah Azza wa Jal nicht vergibt, außer durch die Reue und dass man zurückkehrt zu Allah Azza wa Jal, indem man den Islam annimmt. Taib, und sich von dieser Sache los sagt. Denn Allah sagt, Allah verzeiht es nicht, dass man ihm was beigesetzt, und verzeiht er das, was darunter ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, wer Allah was beigesetzt, so hat Allah subhanahu wa ta'ala für ihn das Paradies haram gemacht. Wir haben gesagt, derjenige, der den großen Schirk macht und so stirbt, wird ewig in der Hölle sein. Daraus versteht man auch, dass er nie ins Paradies einkommen wird. Im Gegenteil von dem kleinen Schirk. So sagt Allah, und wer Allah Azza wa Jal was beigesetzt, so hat Allah ihm das Paradies haram gemacht und seine Bleibe wird das Höllenfeuer sein und die Ungerechten werden keine Helfer bekommen. Warum nennt Allah sie ungerecht? Na, weil es die größte Ungerechtigkeit. Was ist die größte Ungerechtigkeit? Der Schirk. Und die Ibadah ist das Recht Allahs und dieses Recht Allahs, was eigentlich nur Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben werden darf und er nur angebetet werden darf, kommt der Muschrik und schreibt das jemand anderes zu. Er betet jemand ein anderes an. Er ruft einen anderen an, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen nennt Allah subhanahu wa ta'ala die Muschrikin als Ungerechte. Al-Zalimun. Habt ihr verstanden, warum? Und er sagte, möge Allah subhanahu wa ta'ala seine Seele erbarmen und auch unsere, er sagte, und von ihm, yani vom Schirk ist, das Schlachten für andere außer Allah. Wie wenn jemand für den Djinn oder das Grab schlachtet, also er meint, für den Bewohner des Grabes, oder er ruft andere außer Allah, oder er macht Tawaf, also er umkreist das Grab, oder er macht Sujud zu einem anderen außer Allah, so hat Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesetzt. Und so sagt der Sheikh, der Schirk sind vier Arten. Es gibt vier Arten des Schirks. Erstens ist al-Shirk al-Da'wa, dass du andere neben Allah subhanahu wa ta'ala anrufst. Das ist der erste. Dass du sagst, oh Fulan, helfe mir, hebe den Schaden von mir auf, ja? Oder gebe mir Kinder, oder versorge mich, ja? Oder nutze mir in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala nur nutzen kann. Oder er ist ein Toter. Tayyib, aber allgemein, darfst du jemanden anrufen und ihm um Hilfe bitten? Nein. Doch, unter zwei Bedingungen. Erstens, er ist lebendig. Und du musst ihn direkt erreichen. Zweitens, er muss die Fähigkeit dazu haben, dir zu helfen. Und nicht diese Fähigkeit, dass du ihm diese Fähigkeit zuschreibst, die Allah Azza wa Jalla einzig und alleine zugeschrieben wird. Yani, damit es deutlicher wird, du kannst einen Bruder um Hilfe bitten, der lebend ist. Du sagst, Achi, du rufst ihn an, sagst, Achi, pass mal auf, ich muss meine Wohnung renovieren. Kannst du mir helfen? Er sagt, ja, kein Problem. Ich kann dir helfen. In dieser Sache kein Problem. Oder zum Beispiel, du sagst zu ihm, ja, Achi, ich habe Krebs. Heile mich. Helf mir, heile mich. Ja? Ob, er kann dir sagen, höchstens, was ihm erlaubt ist, dass er dir sagt, ich habe Medizin, ich kann dir Medizin geben, weil ich studiert habe, aber diese Medizin wirkt nur mit Allahs Erlaubnis. Ja? Nicht dein Herz sagt, er ist die Person, die mich heilt und mir Gesundheit gibt, mein Herz schlagen lässt und so weiter. Habt ihr verstanden, was der Unterschied ist? Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wahrlich, die Moscheen sind Allahs alleine, so ruft mit Allah keiner an. Zweitens ist der Schirk in der Niyya wal-Irada wal-Qasd. Yani, dass jemand seine Ibadah nur nutzt für die Dunya. Versteht ihr? Er strebt nach Wissen wegen Ansehen. Er betet wegen Ansehen. Tayyib, er spendet wegen Ansehen. Wird ihm dies was nützen bei Allah? Er aus, von Anfang bis Ende, besteht seine Ibadah nur dadurch. So einer ist ein Muschrik. Und er hat seine Akhirah für die Dunya verkauft. Allah sagt, wer das diesseitige Leben und seine Schönheit will, so werden wir ihm geben von ihnen, also von seinen Taten. Tayyib, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, über ihre Urteile, ulaika alladhina, diejenigen haben in der Akhira nichts außer das Feuer und ihre Taten oder das, was sie getan hat, wurde ungültig. Allah musta'an, möge Allah mich und euch dafür bewahren. Dann der Schirk in der Gehorsamkeit, wie der Bruder genannt hat, der Schirk in der Gehorsamkeit, das ist der dritte Art. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und sie haben ja ihre Rabbiner und Mönche und Schriftgelehrten zu Arbab, yani zu Herren neben Allah genommen und den Messias, den Sohn von Maryam. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Und ihnen wurde nichts anderes befohlen, außer einen Gott zu beten, anzubeten. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Es gibt keinen Ilah außer Allah. Gepriesen und frei ist er von dem, was sie ihm beigesellt. Ein Sahabi, der in Zeit noch Mushrik war, Adi ibn Hatim, er hörte diese Aya, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sie rezitierte. Sie haben ihre Rabbiner und ihre Mönchen oder Schriftgelehrten zu Götter, zu Herren neben Allah genommen. Als er diese Aya gehört hat, sagte er, Ja Rasulullah, wir haben unsere Gelehrten nicht angebetet. Wir haben unsere Gelehrten nicht angebetet. Dann hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam etwas Wichtiges gesagt. Er sagt, verbieten Sie denn nicht oder erklären nicht zu verboten, was Allah zu erlaubt erklärt hat? Und ihr erklärt das ebenfalls zu verboten? Und machen Sie nicht halal, was Allah haram gemacht hat? Und ihr erklärt das auch zu halal? فقلت بلى يا ازكت يا نعم هم في جمعت ازكت فتلك عبادتهم das ist die Ibada ihnen gegenüber. Und schaut heute in die Tawagit Anbeter und diejenigen, die Tawagit unterstützen und helfen wie Erdogan und seinesgleichen, die haram machen, was Allah halal gemacht hat, und die halal machen, was Allah haram gemacht hat. Sie sind Mushrikin und diejenigen, die ihm folgen, sind Mushrikin. Subhanallah. Und in einer Überlieferung von Hudhaifa in Bezug auf diese Aya sagt er, und sie haben sie nicht angebetet, jedoch haben sie ihnen gehorcht in der Sünde. Und in einer Überlieferung, wenn sie ihnen etwas halal gemacht haben, dann haben sie was? Es hat halal gesehen. Und wenn sie etwas haram gemacht haben, dann haben sie es als haram angenommen. So sagt Sheikh al-Islam über sie, das sind jene, die ihre Schriftgelehrten und Mönchen zu Herren genommen haben. Von der Hinsicht, dass sie ihnen gehorcht haben in etwas, was halal war, dass sie es haram gemacht haben, und etwas, was haram war, haben sie halal gemacht. Habt ihr verstanden? Tayyib. Die vierte Sache ist der Schirk in der Liebe. Allah sagt, und von den Menschen gibt es einige, die sich neben Allah subhanahu wa ta'ala seinesgleichen nehmen. Yani sie beten ihn an, rufen ihn und so weiter. Und Allah sagt, und sie lieben sie, wie man Allah liebt oder heftiger. Afwan, sie lieben sie, diese Götzen, wie man Allah liebt. Genauso wie man Allah liebt. Aber diejenigen, die glauben, lieben Allah heftiger. Sheikh al-Islam sagt in Majmu' al-Fatawa, jeder, der etwas liebt wie Allah, ist Mushrik. Und genauso, der etwas liebt mehr als Allah, ist Mushrik. Wer weiß noch, was ich gesagt habe, wie Al-Ilah definiert wird? Naam, mashallah, Allahu Akbar. Ein höchstes Wesen, was man vom Herzen verehrt, wird in voller Liebe. Ja. Allah schenkt ihm seine. Es gibt ja zwei Herzen. Amohem, nur gehen wir nicht in Detail. Dass man ihn liebt, wie? Ja, man liebt ihn richtig, genau. Und zweite? Dass man ihn. Aber dass man ihn anbietet. Ja, allein. Nein. Derjenige, der etwas liebt wie Allah, ist ein Muschrik. Und derjenige, der etwas liebt mehr als Allah, ist noch ein schlimmerer Muschrik. Beide sind Muschrikun. Und deswegen ist der Satz auch nicht erlaubt, wenn man sagt, ich liebe dich über alles. Kennt ihr diesen Satz? Das ist ein Satz des Schirks. Man muss aufpassen, was man da sagt. Ich sage euch eine Sache. Erste bei uns Muslimen ist so, Alhamdulillah, Allah an allererster Stelle lieben. Wer kommt nach Allah Azza wa Jal? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam. Und nach dem Gesandten Allahs? Die Sahaba radiallahu anhu. Versteht ihr? طيب. Wer von euch weiß noch, was die drei Säulen sind in der Ibadah, wie wir Allah anbeten? Wer weiß das noch? MashaAllah, ich will aber die anderen hören. Nein, weißt du noch eine? Ich will von jedem nur eins. Du? Nein, nein, meine ich nicht. Also diese drei Säulen, dieses, wo ich gesagt habe, wie ein Vogel, Achi. Also Liebe? Aywa, okay. Okay, hat alle genannt. Liebe, Hoffnung und Angst. Und was haben wir gesagt bei Liebe und Hoffnung und Angst? Die müssen stabil sein. Wir verstanden? Und der Kopf von allen ist was? Die Liebe. Okay. Alhamdulillah. Wir machen noch den zweiten. Dann machen wir kurz Pause. Dann schauen wir weiter. Inshallah. Zweite ist eigentlich ein Teil vom ersten. Dass man sich, der Sheikh sagt, dass man zwischen sich und Allah subhanahu wa ta'ala Fürsprecher, Vermittler nimmt. Sie anruft oder auf sie vertraut. Oder als Fürsprecher nimmt. So ist man Kafir mit Ijma'. Das ist deutlich. Also wir haben gesagt, derjenige, der neben Allah subhanahu wa ta'ala einen anbetet, ist Kafir. Und genauso derjenige, der einen Vermittler zwischen sich und Allah nimmt. Zum Beispiel, er sagt, ich mache Dua zu dem Propheten, weil Prophet sallallahu alaihi wasallam näher zu Allah ist. Was ist sein Hukm? Mushrik. Er geht zu ihm hin und sagt, ja, Rasulullah, mach Fürsprache bei Allah für mich. Ist es erlaubt? Ist es nicht. Ist es Muschrik. Oder er sagt, ja, Rasulullah, ich bitte dich, dass du Allah bittest, dass er mir Kinder gibt. Muschrik. Okay, jetzt wir haben die modernen Muschrikin, 2016. Der kommt und sagt, sie sagen, wir sind Muschrikin, aber wir sagen doch, ja, Muhammad, hilf uns mit der Erlaubnis von Allah. Was ist der Hukum? Er ist Muschrik. Allah sagt in Surat al-Zumar über die Muschrikin, und wir dienten ihnen nicht, außer dass sie uns Allah näher bringen. Sie haben sie als Vermittler neben Allah Azza wa Jalla genannt, und trotzdem ist ihre Hukum, dass sie Muschrikun sind. Weil wir gesagt haben, jeder, der eine Ibadah an einem anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet, was ist dein Hukum? Ist Muschrik. Was erlaubt von der Fürsprache? Kannst du dich noch erinnern? Nein? Zum Beispiel, yani, Ahmed hat Stress mit Fatima. Und Fatima ist die Schwester von Muhammad. Jetzt, Ahmed, Muhammad leben beide. Fatima lebt. Ahmed geht zu Muhammad und sagt, leg Fürsprache bei deiner Schwester ein, sag ihr, dass wir uns vertragen und dass wir besser werden und so weiter. Ist diese Fürsprache, darf das dir Muhammad machen? Warum darf er das machen? Erstens lebt und zweitens, weil er die Fähigkeit hat. Und jetzt kommt dieselbe Fall. Ahmad ist verheiratet mit Fatima. Fatima ist die Schwester von Muhammad. Muhammad liegt im Grab. Jetzt kommt, will Ahmad zum Grab von Muhammad und Muhammad bitten, dass er Fürsprache bei Allah, Fürsprache bei ihr macht, oder dass er. Ist Muschrik, oder? Warum? Weil er hat nicht die Fähigkeit, er ist tot. Ah ja, das ist die Sache. Nur Allah hat Fürsprache. Nein. Tayyib, Subhanakallahumma, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.